14. Kapitel. Der erste Schlag. Ich war so voller Freude, dem langen John entwischt zu sein, dass ich mich mit einem gewissen Behagen auf dieser merkwürdigen Insel umsah. Ich war zuerst über eine sumpfige Wiese gekommen, die von Binsen, Weiden und seltsamen ausländischen Sumpfgewächsen eingefasst war, und ich befand mich jetzt auf dem Saum eines welligen Sandstriches, der sich ungefähr eine Meile weit hinzog. Auf diesem Sande wuchsen ein paar Fichten und zahlreiche knorrige Bäume, die eine gewisse Ähnlichkeit mit Eichen hatten, aber von blassem Laube waren, wie Weiden. Jenseits dieses offenen Landes erhob sich einer der Berge mit zwei zackigen Felsspitzen, die in der Sonne strahlten. Ich fühlte zum ersten Mal in meinem Leben den Genuss einer Entdeckungsreise. Die Insel war unbewohnt, meine Schiffskameraden hatte ich hinter mir gelassen und rings um mich herum waren nur Tiere und Vögel. Ich streifte nach allen Seiten durch die Bäume. Hier und da wuchsen blühende Pflanzen, die mir unbekannt waren. Hier und da sah ich Schlangen und eine von diesen erhob ihren Kopf von einem Felsblock und zischte mich an. Sie machte dabei ein Geräusch, das ungefähr wie das Schnurren eines Kreisels klang. Ich hatte damals noch keine Ahnung, dass es eine gefährliche Giftschlange war, nämlich eine Klapperschlange. Dann kam ich in ein weites Dickicht dieser eichenartigen Bäume. Wie ich später hörte, nennt man sie Lebens- oder immergrüne Eichen. Sie wuchsen auf dem Sande wie Brombeeren. Ihre Zweige waren ineinander verflochten und das Laub bildete ein dichtes Dach. Dieses Dickicht erstreckte sich von der Höhe eines der Sandhügel herab, und die Büsche wurden allmählich immer größer, bis sie den Rand einer breiten, mit Rohr bewachsenen Fenne erreichten, durch die der eine der von mir erwähnten kleinen Flüsse nach der Ankerstelle floss. Die Marschfenne dampfte in der heißen Sonne, und die Umrisse des Fernrohrs erschienen hinter einem zitternden Dunstschleier. Plötzlich begann in den Binsen sich etwas zu regen. Eine wilde Ente flog quäkend auf, eine andere folgte ihr, und bald hing über der ganzen Oberfläche der Fenne eine dichte Wolke von Vögeln, die schreiend in der Luft ihre Kreise zogen. Ich nahm sofort an, dass einige von meinen Schiffskameraden sich dem Rande der Fenne näherten. Ich hatte mich auch nicht geirrt, denn bald hörte ich in der Fenne die leisen Töne einer menschlichen Stimme, die allmählich lauter wurde und näher kam. Ich geriet in große Furcht und kroch unter den nächsten Eichbusch in Deckung, legte mich auf den Boden, hielt mich so still wie eine Maus und lauschte. Eine andere Stimme antwortete. Dann sprach wieder die erste Stimme, die ich jetzt als die des langen John erkannte, und sprach eine ganze Weile, nur ab und zu durch eine kurze Zwischenbemerkung des anderen unterbrochen. Aus dem Klang der Stimmen konnte ich schließen, dass sie über ernste Dinge verhandelten, sie schienen sogar beinahe zornig zu sein, indessen konnte ich etwas Bestimmtes nicht unterscheiden. Schließlich kam es mir vor, wie wenn die Sprechenden eine Pause machten. Vielleicht hatten sie sich sogar auf den Boden gesetzt, denn sie kamen nicht nur nicht mehr näher, sondern auch die Vögel wurden allmählich ruhiger und ließen sich wieder auf die sumpfige Wiese nieder. Und jetzt begann ich zu fühlen, dass ich meine Aufgabe vernachlässigte. Denn da ich nun einmal so waghalsig gewesen war, mit diesen verzweifelten Burschen an Land zu gehen, so musste ich zum Mindesten herauszubekommen versuchen, welche Anschläge sie hatten. Es war also ganz einfach meine Pflicht, mich so nah wie möglich an sie heranzumachen, und zu diesem Zwecke konnte das Gestrüpp mir gut als Hinterhalt dienen. Die Richtung, in der die Sprechenden sich befanden, konnte ich ziemlich genau abschätzen. Nicht nur nach dem Klang ihrer Stimmen, sondern auch nach dem Betragen der paar Vögel, die immer noch voller Unruhe über den Häuptern der Eindringlinge hin und her flogen.